Um die Mittagsstunde begann die Alarmierung der Schutzbündler. Aber bevor noch an die sich sammelnden Genossen Waffen ausgegeben werden konnten, rasten zwei Überfallsautos der Polizei zu dem großen Gemeindebau in der Bürgergasse. 60 Mann, kriegsmäßig ausgerüstet, sprangen ab und vertrieben, ohne einen Schuss abgeben zu müssen, die wenigen Arbeiter, die gerade mit dem Aufbrechen der vermauerten Waffenmagazine beschäftigt waren und an eine Sicherung ihrer Arbeit gegen einen Überfall nicht gedacht hatten. Es war ein schwerer Schlag für den Favoritener Schutzbund. 9 Maschinengewehre, 400 Gewehre und 30.000 Patronen, ein Großteil der ganzen Waffenvorräte gingen verloren und 2 Bataillone mussten unbewaffnet den Ereignissen zuschauen. Ohne gehindert zu werden, konnte die Polizei die Waffen wegschaffen, denn noch Stunden dauerte es, bis die Schutzbündler kampfbereit waren. Gegen 6 Uhr abends dürften im Bezirk ca. 1.500 Mann in Kampfbereitschaft gestanden sein. Die Wachstuben der Polizei am Laherberg und in der Rasenstadt am Wienerberg wurden von den Genossen erstürmt und fast fluchtartig räumte die Polizei daraufhin alle ihre Wachstuben im südlichen Teil des Bezirks bis zur Quellenstraße. Fast 2 Drittel des Bezirks waren in den Händen der Arbeiter. Schutzbundpatrouillen gingen mit geladenem Gewehr Bajonett auf die Straßen ab, von denen längst alles, was vaterländisch aussah, verschwunden war. Wenn jetzt die bewaffneten Arbeiterbataillone, so wie im Plan vorgesehen, in Schwarmlinien vorgerückt wären, die wenigen 100 Polizisten und Heimwehrleute, die das Polizeikommissariat in der Götzgasse, den Straßenbahnhof und das Arbeiterheim besetzt hielten, wären bestimmt ohne größeren Kampf davongelaufen oder leicht eingeschlossen und damit kampfunfähig gemacht worden. Hier im Bezirk Favoriten befand sich das Schutzbund-Oberkommando, wie Julius Deutsch in seinem Buch selbst erzählt. Und deshalb sind er und die anderen Führer verantwortlich für die Ereignisse im Bezirk. Statt das große Arsenal zu besetzen, das am Schnittpunkt 3er Bezirke gelegen, die Möglichkeit bot, die Schutzbündler von Simmering, Favoriten und Landstraße zum Angriff zu sammeln und auszurüsten, wurden die bestausgerüsteten Bataillone in die beiden großen Gemeindehäuser Quellenstraße Nummer 24 A und B geworfen, wo sie leicht auch von einer schwachen Truppe mit einigen Maschinengewehren eingeschlossen werden konnten. Hier war das ganze Schutzbundregiment mit den Alarmkompanien versammelt, ungefähr 800 Mann stark.